Herr, lass stets mich würdig sein, zum treuen Dienst für dich allein. In meiner Schwachheit, meiner Not, sei stets mein Leitstern dein Gebot. Für dich allein, setz ich mein Ein und alles ein. Du gabst für mich dein teures Blut, nahmst mich in deine treue Hut. Drum möchte ich dir mein Leben weihn, zum heil'gen Dienst für dich allein, setz ich mein Ein und alles sein. Die Welt ist noch der Sünde voll, o lehr mich, wie ich wirken soll. Gib deinen Sinn mir in die Brust, zu deinem Werk mit Lieb und Lust. Für dich allein, setz ich mein Ein und alles ein. Gib, wenn mein Tagewerk vorbei, dass es dir wohlgefällig sei, und gib mir dort vor deinem Thron des treuen Knechtes Gnadenlohn. Für dich allein, setz ich mein Ein und alles ein.